Dialoge, Seite 267. Nun zu einer anderen Möglichkeit hinsichtlich einer anderen Schuldengattung. Ich sagte dir vorhin, dass der Staat die Vermögen der Sparkassen zur Verfügung hat und dass er sie in der Weise heranzieht, dass er den Zinsendienst jedoch unter Ausschluss einer kurzfristigen Kündigung übernimmt. Wenn nun der Staat, nachdem er diese Gelder lange Zeit benutzt hat, nicht mehr imstande ist, sie zurückzuzahlen, so konsolidiert er die schwebende Schuld. Montesquieu: Ich weiß, was das bedeutet. Der Staat sagt den Geldgebern: Ihr wollt euer Geld, ich habe es nicht mehr. Ich gebe euch dafür Rentenpapiere. Machiavel: Ganz richtig. Der Staat konsolidiert auf die gleiche Weise alle Schulden, deren Zahlungsdienst ihm nicht mehr möglich ist.